haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Endstation Sehnsucht. Der Mann trug schwarz. Ansonsten war er unauffällig und sehr gepflegt. Mit ihm hätte sich jede Frau an jedem Opernball der Welt blicken lassen können. Ich persönlich mache mir nichts aus Opernbällen. Ulmer ist mein Name. Mein Sohn ist erschossen worden. Dafür ist die Polizei zuständig. Ach, die. Die ermitteln und was kommt dabei heraus? Die verfolgen nicht einmal die naheliegendste Spur. Und was wäre Ihrer Meinung nach die naheliegendste Spur? Mein Sohn war Tramführer. Und Sie glauben, dass er deswegen erschossen wurde? Was glauben Sie, was los wäre in dieser Stadt, wenn alle Tramführer erschossen würden, bloß weil sie diesen seltsamen Beruf ausüben? Mein Sohn hat vor einer Woche einen älteren Herrn angefahren. Es war ein Unfall. Aber der Mann starb auf der Stelle. Das klingt schon besser. Aber wenn es ein Unfall war, weshalb sollte man ihn dann deswegen umbringen? Das hat die Polizei auch gesagt. Aber ich bin sicher, dass da ein Zusammenhang besteht. Hatte Ihr Sohn sonst keine Feinde? Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Mein Sohn war ein sehr zurückhaltender Mensch, sehr korrekt. Er hat schwer gelitten nach dem Unfall. Er hatte Albträume und war mit den Nerven völlig fertig. Ich hörte dem Mann noch eine Weile zu und versprach, der Sache mal nachzugehen. Nachdem ich zweimal quer durch die Stadt gefahren war, traf ich endlich einen Wagenführer, der gesprächiger war, als dies die Dienstvorschrift erlaubte. War ein prima Kerl, dieser Ulmer. Ein wenig scheu. Keiner von denen, die ständig eine große Klappe führen. Guter Fahrer. Dennoch hat er einen Mann überfahren. Na, wissen Sie. Die Leute haben keine Ahnung, wie das ist, wenn man hier vorne sitzt. Ständig rennen Leute vor dem Tram vorbei. Jeder glaubt, dass er schnell genug sei. Und die Autos sind etwa so rücksichtsvoll wie junge Versicherungsvertreter. Wenn Sie mich fragen, kann das jedem früher oder später passieren. Ich hatte auch schon einige Male Glück gehabt. War an diesem Ulmer irgendetwas auffällig? Hat er vielleicht gespielt oder Kontakt zu zwielichtigen Gestalten? Im Gegenteil. Er war sehr ein korrekter Typ. Ah. Das einzig Auffällige an ihm war seine Freundin. Sehr hübsch. Wissen Sie, was er in seiner Freizeit sonst noch trieb? Ja, er saß in Cafés herum. In Cafés? Ja, in diesen edlen Cafés, in denen sich die edlen Damen an einem Kännchen festhalten. Keine Ahnung, was er daran so toll fand. Ich bedankte mich bei dem Mann und versprach ihm, künftig wieder ab und zu eine Fahrkarte zu lösen, damit es mit den Verkehrsbetrieben wieder aufwärts ging. Zuerst ging ich aber noch abwärts ins Polizeipräsidium. Schwieriger Fall. Es gibt keinerlei Hinweise. Dieser Ulmer war ein völlig unauffälliger Typ. Hat sein Vater Sie auf den Fall angesetzt? Kein Kommentar. Ich wollte von Ihnen bloß den Namen jenes Mannes, der von Ulmer überfahren wurde. Ist kein Geheimnis, stand ja in der Zeitung. Karl Luchsinger. Der ehemalige Stadtrat? Genau der. War ein ziemlich hohes Tier in der Wirtschaft. Hatte Chancen, zum neuen Chef dieser Kulturstiftung zu werden. Wie hieß die gleich? Wurde der Unfall untersucht? Ja. Zeugen haben ausgesagt, dass Luchsinger nicht aufgepasst habe. Ich ging wieder zurück in mein Büro. Dann rief ich meinen Klienten an. Wir trafen uns vor der Wohnung des Ermordeten. Glauben Sie, dass Sie in der Wohnung einen Anhaltspunkt finden? Schon möglich. Moment mal. Hören Sie das? Ich gab mir Mühe, hörte aber zuerst nichts. Dann vernahm ich die leisen Geräusche, die aus der Wohnung kamen. Es gab keinen Zweifel, jemand war in der Wohnung und versuchte möglichst keinen Lärm zu machen. Wer kann das sein? Fragen Sie mich was Leichteres. Wir können ja wohl davon ausgehen, dass da nicht der Geist Ihres Sohnes wütet, oder? Soll ich aufschließen? Wetten, dass die Tür offen ist? Und was ist, wenn diese Person da drin bewaffnet ist? Ehe Herr Ulmer richtig Angst bekommen konnte, waren wir schon in der Wohnung drin. Es war niemand zu sehen. Vielleicht haben wir uns getäuscht. Ganz bestimmt nicht. Es hat keinen Sinn. Wie auch immer Sie sind, kommen Sie raus aus Ihrem Versteck. Da, hinter der Tür. Sie sind umstellt. Hände in die Höhe und Füße auf den Boden. Bitte, nicht schießen. Aber nicht doch. Ich schieße nicht auf wehrlose Frauen. Wenigstens nicht sofort. Wer sind Sie? Es war ein Fehler, ich weiß. Ich hätte nicht vorbeikommen sollen. Woher hatten Sie einen Schlüssel? Von Franz. Franz? Franz war mein Sohn, Meloni. Jetzt mal schön der Reihe nach. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Mein Name ist Luchsinger. Doch nicht etwa die Witwe von Karl Luchsinger? Genau. Das ist ja ein tolles Ding. Meinen Sie die Frau? Also so toll finde ich die nicht. Mein Klient stand dieser Frau Luchsinger ziemlich ratlos gegenüber. Diese setzte sich und ich wartete darauf, dass sie ihre Erklärung abgab. Und dies tat sie dann auch. Sie wundern sich sicher darüber, dass ich hier bin. Allerdings, es kommt zwar vor, dass Mörder an den Tatort zurückkehren, aber das ist dann doch noch eine kleine Überraschung. Was wollen Sie damit sagen? Haben Sie meinen Franz erschossen? Aber nicht doch. Wie Sie wissen, bin ich selbst in Trauer. Ihr Mann wurde von Franz Ulmer getötet. Das wäre immerhin ein Motiv. Das war Schicksal, ein absurdes Schicksal. Wie lange kannten Sie Franz Ulmer schon? Seit 2 Monaten. Ich lernte ihn im Café Strauß kennen. Er war sehr charmant. Aber Sie könnten seine Mutter sein. Oder noch mehr. Ich weiß, aber das schien ihn nicht zu stören. Er sagte, er habe eine Vorliebe für reife Frauen. Sie hatten also ein Verhältnis mit Franz Ulmer. Das ist doch unerhört. Ja, aber nach kurzer Zeit begriff ich, um was es Franz in Wirklichkeit ging. Er wollte mich erpressen. Sie lügen. Moment mal. Franz Ulmer hat also ein Verhältnis mit Ihnen gehabt, nur um Sie danach zu erpressen. Er sagte, er würde es meinem Mann sagen oder zur Presse gehen. Sie können sich vorstellen, was das für einen Wirbel verursacht hätte. Deshalb trieb sich dieser Franz in diesen vornehmen Cafés herum. Sie glauben doch nicht etwa dieser Frau, Maloney. Franz war kein Erpresser. Es war leider so, Herr Ulmer. Das wäre noch ein Grund mehr, diesen Franz zu erschießen. Ich weiß. Er spricht einiges gegen mich. Deshalb bin ich auch hier. Das verstehe ich nicht. Ich habe Franz eine größere Summe Geld zukommen lassen. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, in dem steht, dass ich nicht bereit bin, noch mehr zu bezahlen. Verstehe. Sie wollten den Brief, damit die Polizei die Erpressungsgeschichte nicht erfuhr. Das war verrückt. Ausgerechnet vor das Tram von Franz lief mein Mann. Sie glauben ihr diese idiotische Geschichte doch hoffentlich nicht, Maloney. Ich kratzte mich am Ohrläppchen. Die Geschichte war so verrückt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein halbwegs vernünftiger Mensch sie sich ausdenkt, um sich zu entlasten. Wir suchten noch eine Weile nach dem ominösen Brief, fanden jedoch nur ein paar Liebesbriefe einer anderen Frau. Vermutlich war das die schöne Freundin des Franz Ulmer. Es war an der Zeit, dass ich mich einmal um sie kümmerte. Wir trafen uns in einer Bar. Sie hieß Katja Förster und sah blendend aus. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen weiterhelfen kann. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer Franz so hasste, dass er ihn umbrachte. Wussten Sie, dass Franz Ulmer älteren Damen nachstellte? Soll das ein Witz sein? Sehen Sie mich an. Glauben Sie, dass ein Mann, der so etwas im Bett hat, älteren Frauen nachsteigt? Ach, wissen Sie, Männer sind seltsame Wesen. Franz war glücklich. Manchmal fehlt zum Glück aber auch noch etwas Geld. Franz verdiente nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ehrlich gesagt wusste ich das auch nicht so recht. Aber es gab 2 Dinge, die mich an der jungen Frau irritierten. Das eine war ihre Schönheit und das andere ihre Gereiztheit. Sie gab sich Mühe, mir schöne Augen zu machen. Ihre Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Sind Sie verheiratet? Nicht, dass ich wüsste. Eine seltsame Frage für eine Frau, die gerade ihren Freund verloren hat. Das Leben geht weiter. Das trifft nicht immer für alle zu. Wir haben in Franz Ulmers Wohnung einige Liebesbriefe von Ihnen gefunden. Und? Ist das so ungewöhnlich? Nein. Wenn man die so liest, kommt man zum Schluss, dass Sie diesen Franz sehr geliebt haben. Mehr als er Sie liebte. Das stimmt nicht. Franz war verrückt nach mir. Ich muss jetzt leider gehen. Ich glaube kaum, dass ich Ihnen weiterhelfen kann. Sie kramte in ihrer Tasche und klaubte Kleingeld hervor. Normalerweise interessiert es mich nicht sonderlich, was junge Frauen so in ihren Taschen herumtragen. aber da gab es etwas, das mich stutzig machte. Für einen kurzen Moment konnte ich den Lauf einer Pistole sehen. Sie hatte meinen Blick bemerkt und schloss eilig die Tasche. Dann ging Katja Förster zum Zigarettenautomat. Wenn mich nicht alles täuschte, war das eine Browning. Sie verabschiedete sich hastig. Ich blieb noch eine Weile und dann ging ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. In der Stadt hat es wieder zu hohe Ozonwerte. Wenn das so weitergeht, müssen meine Beamten noch Gasmasken tragen. Das würde kaum jemandem auffallen. Wissen Sie zufällig, mit was für einer Waffe dieser Franz Ulmer erschossen wurde? Ja, mit einer 9mm Browning. Hübsche Waffe. Aber natürlich nur, wenn sie in den richtigen Händen liegt. Ich weiß nicht, ob es für so etwas richtige Hände gibt. Sie haben doch nicht etwa die Waffe gefunden, Maloney. Ich schüttelte den Kopf und ging. Draußen war es warm und die Leute flanierten herum, so als ob die Welt noch immer ihnen gehören würde. Und irgendwo ging eine junge Frau mit einer Browning spazieren. Einer Browning, aus deren Lauf der Tod ab und zu einen Ausflug machte. Es war wieder einmal viel Liebe im Spiel und bei solchen Spielen bleibt meist jemand auf der Strecke, früher oder später. Ich wollte gerade die schöne Katja besuchen, als in meinem Büro das Telefon klingelte. Ja, Maloney, private Ermittlungen. Ulmer, ich habe den Brief gefunden. Was denn für ein Brief? Den diese Luchsinger meinem Sohn geschickt hat. Ah. Es scheint tatsächlich zu stimmen, dass Franz sie erpresst hat. Das ist doch ein guter Grund, um Franz umzubringen, nicht? Nein. Nach dem Tod ihres Mannes hatte Frau Luchsinger keinen Grund mehr. Ihr Mann war derjenige, der nichts erfahren durfte. Als Toter war das gewährleistet. Und wenn diese Luchsinger meinen Sohn dazu angestiftet hat, ihren Mann zu überfahren? Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ihr Sohn war Tramführer. Mit einem Tram können Sie nicht eine bestimmte Person willentlich überfahren. Es sei denn, diese Person kommt Ihnen mehr als nur einen Schritt entgegen. Da haben Sie auch wieder recht. Aber wer zum Teufel hat dann meinen Sohn getötet? Kennen Sie Katja Förster? Die Freundin von Franz? Ja. War mir nie sonderlich sympathisch. Ziemlich hochnäsig. Aber eine sehr hübsche hohe Nase. Ja, aber Franz hat sich nicht sehr viel aus ihr gemacht. Sie hing wie eine Klette an ihm. Glauben Sie, dass er mit ihr Schluss machen wollte? Ich weiß nicht. Schon möglich. Ich glaube, ich werde der Dame nochmals einen Besuch abstatten. Nehmen Sie sich in Acht vor ihr. Die kann einem ganz schön um den Finger wickeln. Und danach sind Sie bloß noch ein Schmuckstück an ihrer Hand. Ich wusste, was auf mich zukam. Doch vorerst gelang es mir nicht, sie zu erreichen. 2 Stunden später klingelte bei ihr zu Hause das Telefon und sie nahm ab. Ihre Stimme war gebrochen. Irgendetwas hatte sie mehr erschüttert als der Tod ihres Freundes. Gut, dass Sie anrufen, Maloney. Es ist etwas Fürchterliches passiert. Was denn? Ist Ihr Make-up im Eimer? Meine Mutter! Ist ihr etwas passiert? Nein, sie hat mir gestanden, dass sie Franz umgebracht hat. Ich schluckte einmal leer und wartete. Es kam nichts. Offenbar war auch Katja am Schlucken. Dann hörte ich, wie sie sich eine Zigarette anzündete. Sie hat es mir gestanden, Maloney. Weshalb zum Teufel sollte ihre Mutter Franz Ulmer umbringen? Franz wollte sich von mir trennen. Es ging mir sehr schlecht in den letzten Wochen. Meine Mutter konnte das nicht mehr mit ansehen. Sie wollte Franz zur Vernunft bringen. Sie wollte, dass er zu mir zurückkehrt. Aber Franz hat nur gelacht, als sie mit ihm über alles reden wollte. Ziemlich seltsame Geschichte. Nicht die erste seltsame Geschichte in diesem Fall. Ich gehe jetzt zu meiner Mutter. Können wir uns bei ihr treffen? Ich möchte nicht alleine zu ihr. Sie gab mir die Adresse ihrer Mutter. Ich machte mich auf den Weg. Die Dame wohnte außerhalb der Stadt. Während ich im Taxi saß, ging mir plötzlich wieder die Browning durch den Kopf. Kehren Sie wieder um. Wie bitte? Umkehren. Ich will zurück in die Stadt. Haben Sie etwas vergessen? Allerdings. Na schnell, an die Burkhardtstraße. Meinetwegen können wir auch noch einen kleinen Ausflug zum Mond machen. Solange Sie bezahlen, ist mir alles egal. Ja, fahren Sie schneller. Es geht um Leben und Tod. Was Sie nicht sagen. Den Spruch kenne ich. Leben und Tod ist wohl eine schnucklige Kleine. Ich antwortete nicht. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich endlich vor dem Haus war, in dem Katja Förster wohnte. Aber ich kam zu spät. Draußen stand ein Krankenwagen und die Polizei war auch schon da. Zu spät, Maloney. War das nicht die Freundin des ermordeten Tramführers? Ist sie tot? Beinahe. Hat sich versucht zu erschießen. Die Ärzte sagen, dass sie Chancen hat, durchzukommen. Sie hat ihren Freund erschossen. Er wollte sie verlassen. Wieso sind Sie eigentlich hier, Maloney? Sie sagte mir am Telefon, dass ihre Mutter ihr gestanden habe, ihren Freund erschossen zu haben. Mir fiel erst unterwegs zu ihrer Mutter ein, dass Katja Förster die Mordwaffe schon bei sich trug, bevor die Mutter angeblich ein Geständnis machte. Damit wäre der Fall aufgeklärt, Maloney. Ich brauche dann noch Ihre Aussage, aber Sie wissen ja, wo Sie mich finden können. Ich ging wieder zurück in mein Büro. Katja Förster hätte gute Chancen gehabt, noch einmal lebend davonzukommen. Doch sie wollte nicht mehr weiterleben. Ihr Körper fügte sich und schaltete sich 2 Tage später endgültig aus. So geht das.